Sie hören Popstop, das Musikradio. Nun wieder Facts und Platten, Teil 36. Wir sind immer noch im Jahre 1964, der letzte Teil davon. Heute geht es um Deutschland und um Frankreich im Jahre 1964. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. In the morning, a hammer in the evening, all over this land. A hammer out of danger, a hammer out of warning, a hammer about the love between my brothers and my sisters, ah, all over this land. Ring it in the morning, it in the evening, all over this land. I ring out danger, I ring out a warning, I ring about the love between my brothers and my sisters, all over this land. I'm singing in the morning, singing in the evening, all over this land. I sing out danger, I sing out a warning, yeah. I sing about the love between my brothers and my sisters, all over this land. I've got a hammer and I've got a bell. And I've got a song to sing all over this land. It's a hammer of justice. It's the bell of freedom. It's the song about the love between my brothers and my sisters. Ah, all over this land. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Beliebt, sehr, sehr, sehr beliebt war Trini Lopez hier in Deutschland im Jahre 1964. Mehrere Hits hatte er und If I Had a Hammer gehört zu den absoluten Hits des Jahres. 1964 kamen so die ersten Diskotheken auf, die schossen wie Pilze aus dem Boden und man hatte bei diesen Platten von Trini Lopez, hatte man immer das Gefühl, man ist mitten in einer Diskothek, alle klatschen, alle freuen sich und alle singen mal ein bisschen mit und ja, es gab etliche Platten, die genau in diese Kerbe schlugen. Zum Beispiel die von Trini Lopez oder eben, und den haben wir auch gleich noch, in der Jahreshitparade von Deutschland des Jahres 1964. Ziemlich weit oben, nach dem gleichen Muster gestrickt. Memphis, Tennessee von Johnny Rivers, beziehungsweise bei ihm hieß der Titel einfach nur Memphis. Eine Stunde lang wieder Hits des Jahres 64 aus Deutschland und aus Frankreich. Und gerade bei Frankreich muss man auch staunen, wie viele internationale Hits in jenen Jahren schon in der französischen Hitparade waren. Vorher hatte man immer versucht abzuschotten und zu sagen, ja, die Franzosen wollen auch französische Musik hören, so wie man bei uns das auch gesagt hat. Die Deutschen wollen deutsche Musik hören, was völliger Schwachsinn war. Aber hat jahrelang geklappt. Rundfunk hat auch mitgespielt und hat auch vorwiegend deutsche Titel gespielt. Und kein Wunder also, dass die dann er in die Hitparaden kam. So, eine schöne Stunde. Begannen mit Trini Lopez in der Liste der erfolgreichsten Singles des Jahres 64, ganz, ganz weit oben. Ich lese nachher nochmal die ersten 10 zumindest vor. Sehr erfolgreich war auch ein gewisser Bernd Spier, Jahrgang 1944, aus Ludwigslust in Mecklenburg. Da wurde er geboren, aber ist eher so in der Frankfurter Gegend groß geworden. Und ab 1963 hat er Hits. Ende des Jahres 63 kam die Nummer "Das kannst du mir nicht verbieten" in die deutsche Hitparade und wurde Platz 1. Riesengroßer Erfolg im Original. Ein Titel, der da heißt "You Can Never Stop Me Loving You" und war von Johnny Tillotson. Diese Version war auch in der Hitparade, aber die von Bernd Spier wurde häufiger gespielt. Und 64, da hatte er noch weitere Hits. "Schöne Mädchen muss man lieben". Ja, nur schöne? Nee, alle Mädchen. "Memphis" war eine Nummer 1 wieder in der Hitparade. Und 65, "Das war mein schönster Tanz". Und dann ging es wieder aus den Top Tens raus. Aber die Erfolge waren so bis ins Jahr 1971. Gestorben ist er am 30. Dezember des Jahres 2017 nach einem Herzinfarkt. Bernd Spier, "Das kannst du mir nicht verbieten". Wenn du willst, verbrenn das Bild von mir. Wenn du willst, das letzte Souvenir. Wenn du willst, dann tu, was dir gefällt. Doch etwas kannst du nicht auf dieser Welt. Das kannst du mir nicht verbieten, zu lieben alle Zeit, ganz genauso wie heut. Das kannst du mir nicht verbieten. No, my darling, tut mir leid. Wenn du willst, vergiss, was einmal war. Wenn du willst, vergiss die kleine Bar. Wenn du willst, auch unsere Melodie. Doch etwas gibt es, das gelingt dir nie. Das kannst du mir nicht verbieten, dich zu lieben alle Zeit, ganz genauso wie heut. Das kannst du mir nicht verbieten. No, my darling, tut mir leid. Wenn du willst, dann schick zurück den Strauß. Wenn du willst, sag allen, es ist aus. Wenn du willst, vergiss das schöne Jahr. Doch etwas ist schon heute für mich klar. Das kannst du mir nicht verbieten, dich zu lieben alle Zeit, ganz genauso wie heut. Das kannst du mir nicht verbieten. No, my darling, tut mir leid. No, my darling, tut mir leid. No, my darling, tut mir leid. War ein ganz netter, dieser Bernd Spier. Ich habe ihn mal kennengelernt, muss sagen, ja, passabler Junge. Das kannst du mir nicht verbieten. Passabel war auch ein Wolfgang Roloff. Wolfgang Roloff aus Bremen, gelernter Tontechniker. Und nebenher spielte er in der Band von James Last manchmal den Bass. Und schließlich hat er ein eigenes Tonstudio gebastelt. Und Anfang 1964 setzte er sich vor eins seiner eigenen Mikrofone und sang ein kleines Traditional ein. "Oh, my darling Caroline, oh, my darling". Er hatte so eine richtig volle, tiefe Stimme. Er nannte sich Ronny. Ronny hat danach jede Menge Hits gehabt. "Kein Gold" im Blue River. "Kleine Annabelle" war 64 auch nochmal ein Nummer 1 Hit in Deutschland. Kennen ein Land, auch 64 noch Platz 5 oder Darling, Good Night und boah, was er alles gemacht hat. Und er hatte eben nicht nur eine gute Stimme und konnte auch gut singen, er hatte auch noch eine gute Nase, denn er entdeckte einen kleinen Holländer und produzierte, oder entdeckte ihn mit, ja, also zumindest hat er ihn produziert, den kleinen Holländer Heintje. Heintje, und er hat ihm sicher sehr viel zu verdanken. Dem Ronny alias Wolfgang Roloff, der gestorben ist am 18.08. des Jahres 2018 als Leiter der Musik in der Rudi Carrell Show, entstanden in seinem Studio auch viele, viele Lieder, die dann in der Sendung vorgetragen wurden. Hier ist Ronny mit Oh My Darling Caroline. Steht ein Haus am Waldesrand, und dort waren wir froh und glücklich, ich und meine Caroline. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Caroline, wollte nie halt eine schöne Sache, wenn man hingeht und denkt, Mensch, das ist doch ein nettes Liedchen, könnte ich doch auch mal singen. Und vor allen Dingen ist es schön, wenn es ein Traditional ist, denn dann kann ich mich selbst als Autor darunter setzen und sage, guck mal, was mir Schönes eingefallen ist, am Brunnen vor dem Tore. Sage ich einfach, boah, ist mir gestern heute Nacht, ich träume vor einem Brunnen und da fällt mir diese Melodie ein. Gibt's schon. Egal, ist Traditional, gehört mir, zack. Ja, wenn das alles so einfach wäre. So, wie sieht's denn aus? Hits des Jahres 1964, der absolute Hit, und den habe ich ja schon gespielt vor zwei Sendungen, Rote Lippen soll man küssen von Cliff Richard. Dann schon auf Platz 2, Das kannst du mir nicht verbieten, mit Bernd Spier. 3, wirklich schöner Schlager, Liebeskummer lohnt sich nicht, mit Siv Malmquist. 4, Oh My Darling Caroline mit Ronny. 5 für If I Had a Hammer von Trini Lopez. 6, das ist an anderer Stelle schon gelaufen, I Wanna Hold Your Hand von den Beatles. 7, America mit Trini Lopez. Und 8 kam Johnny Rivers. Johnny Rivers mit dem Titel Memphis. Bei uns schrieb man immer Memphis, Tennessee. Und ich habe ja eben gesagt, Bernd Spier hat auch eine Version gemacht und die stand auch offensichtlich auf Platz 1 in der Hitparade. Und bei den Plattenhändlern, die dann abstimmten und sagten, in dieser Woche wurde die und die Platte verkauft, die haben dann immer hingeschrieben, Memphis. Und da hat man bei denen, die auswerteten, sagte, Memphis, also da gibt es doch zwei Versionen, kommt. Na, das schlagen wir jetzt alles Johnny Rivers zu. Deshalb steht der in der Jahreshitparade auf Platz Dingsbums 6, haben wir gesagt, Bernd Spier mit seiner Version, ja, wurde halt Herrn Rivers zugerechnet. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find a party to try to get in touch with me. She could not leave a number, but I know who place to call. Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd call me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. I saw Marie, she was waving me goodbye, with her home drops on her cheek that trickled from her eye. But we were pulled apart because her mom did not agree, and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Help me, information, more than that I cannot add. Only that I miss her and all the fun we had. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Tja, Memphis oder Memphis, Tennessee, Original Chuck Berry Nummer und hier mit Johnny Rivers in der deutschen Jahreshitparade. Ah, jetzt habe ich es wieder hinter mich gelegt. Einmal rumdrehen und wieder aufschlagen und gucken. Memphis war also in der Tat die Nummer 8. Und da steht hier auch Memphis, Tennessee, Johnny Rivers. Auf der Platte selbst steht eigentlich wirklich nur Memphis. Ja, Memphis. So, was habe ich jetzt als nächstes? Da kommt etwas Wunderbares von Tony Sheridan und den Beatles. So steht es hier in der Jahreshitparade von 64. Und zwar die Nummer Skinny Minnie, Tony Sheridan und die Beatles. Also die Sache war so, die ersten Plattenaufnahmen, die die Beatles machten, waren wirklich hier in Deutschland unter der Leitung von Bert Kempfert. Und sie waren die Begleitgruppe von Tony Sheridan. Soweit stimmt alles. Und dann haben sie auch etliche Titel aufgenommen im Jahre 1962 rum. Und die wurden auch veröffentlicht als Tony Sheridan und die Beat Brothers. Denn der Bert Kempfert war ja nicht blöd, der wusste, irgendwann sind die Musiker wieder weg. Und wenn man dann eine neue Platte machen will mit Tony Sheridan, dann wäre es blöd, wenn da steht Tony Sheridan und die Beatles und beim nächsten Mal steht da Tony Sheridan und Bobby Dingsbums und die Big Six. Aha. Ein gutes, cleveres Ideechen, was sie da hatte. Also immer wurde Tony Sheridan im Laufe der nächsten Jahre von Musikern begleitet. Dieser stand dann, meist stand da drauf, Beat Brothers. Dann wurden aber plötzlich die Beatles Weltstars. Und schon ging man hin und hat die Platten, auf denen die Beatles wirklich mit Tony Sheridan zusammengespielt haben oder die sie eigenständig mit ihm aufgenommen haben, die wurden veröffentlicht als Tony Sheridan mit den Beatles und später, als sie dann Superstars waren, Beatles mit Tony Sheridan. So, aber 1964 war das lang nicht mehr Tony Sheridan mit den Beatles, sondern mit den Beat Brothers. Und die Beat Brothers waren in dem Fall Bobby Patrick Big Six. So nannte sich diese Formation, die da als Beat Brothers den Tony Sheridan begleiteten. Und der sang die Nummer Skinny Minnie. Und das wiederum war eine Aufnahme, die wurde geschrieben oder mitgeschrieben von Bill Haley im Jahre 1958 und war so ziemlich der letzte Hit, den Bill Haley hatte. Denn 1958 ging die Rock'n'Roll-Zeit langsam vorbei und zu Ende und damit auch der große Erfolg von Bill Haley. Nicht, dass er jetzt nicht mehr auftreten konnte, aber so die richtigen Plattenerfolge hat er nicht mehr gehabt. Und Tony Sheridan ging hin und hat gesagt, boah, im Club haben wir das so oft gespielt, die Leute fahren auf die Nummer ab, nehmen wir doch auf. Hat also 64 aufgenommen und hat 64 dann eben einen riesen Erfolg gehabt mit Tony Sheridan und den Beat Brothers und dem Titel Skinny Minnie. Bühne ausweiten. Ich konnte eine halbe Stunde lang konnte man Skinny Mini spielen und sich derweil ausruhen. Tolle Zeit. 1964. Unter den ersten 10 War auch ein Titel, von dem konnte man eigentlich nur sagen, naja gut, also pff, so ein bisschen pubertäres Verhalten haben diese Popplatten ja auch. Da kam also in die Hitparade ein gewisser Peter Lauch mit seinen Regenpfeifern und hatte ein Lied, das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln. Das Stück befand sich textlich auf einem Stammtischniveau, das kaum noch zu unterbieten ist, aber man konnte gleich mitsingen, rudern und segeln waren im Text wohl Pseudonyme oder Synonyme für Pudern und Vögeln. Während weltweit die Beatles und der Mersey Beat erfolgreich war, wurde bei uns vom Rudern und vom Segeln gesungen. Ja, vielleicht war es auch nur ein schönes kleines Liedchen über die christliche Seefahrt, in der alles seinen geregelten Lauf ging. Also wie dem auch sei, dass das Ding in der Jahreshitparade auftaucht und dann der Superknüller des Jahres ist. Also es war wirklich Nummer 1 in der deutschen Hitparade. Und so ein Seemann macht es richtig. Aus dem Jahre 1965 war da nochmal ein Top-10-Hit und da ging es wahrscheinlich nochmal richtig zur Sache. Wir sind ja so lustig und wir können ja, wenn wir immer wenn wir besoffen sind, können wir noch besser singen. Das Ding war wirklich auf Platz 9 der, ach siehst du, jetzt sehe ich hier gerade, Bernd Spier mit Memphis, Tennessee war auf Platz 10 der Jahreshitparade. Also hat man es doch auseinander dividiert. Na also, Laufenberg, was redest du denn hier für Scheiß? Sofort wieder ausradieren. Fertig. Weg ist es. Also, wir waren beim Rudern und beim Segeln und bei Peter Lauch und den Regenpfeifern. Und wenn man das hier so sieht, was er sonst noch so gesungen hat, zum Beispiel Zicke, Zacke, Bumsfalderer. Da lacht der Spießer, dass es nur so brummt. Aber man muss es spielen, wenn man sagt, wir spielen die großen Hits des Jahres 1964, dann muss man auch zeigen, auf welchem Niveau so mancher in diesem Jahr war. Ja, komm, habe ich das nicht auch mitgesungen? Nee, ich glaube nicht. Oder? War. Na gut, dann schäme ich mich ein bisschen. Das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln, das kommt vom Fischefang. Das kommt vom Rudi, Rudi, Rallala. Das kommt vom Rudi, Rallala. Mit dem Seesack in der Hand ging der junge Hein zum Strand, wollte fortgehen von zu Haus. Ihn trieb die Lust aufs Meer hinaus. Die Lust zum Rudern, die Lust zum Segeln, die Lust zum Fischefang, die Lust zum Rudi, Rudi, Rallala, die Lust zum Rudi, Rallala. Fern im Hafen von Shanghai sah er gelbe Girls am Kai. Frech und mit nem Schlitz im Kleid, da wusste Hein sofort Bescheid. Hier lernst du rudern, hier lernst du segeln, hier lernst du Fische fangen, hier lernst du Rudi, Rudi, Rallala, hier lernst du Rudi, Rallala. Braun, so schwarz wie Kohlenruß, traf der Hein in Veracruz. Eine hieß Sarimarei, sie brachte ihm was Neues bei. Mal was vom Rudern, mal was vom Segeln, mal was vom Fischefang, mal was vom Rudi, Rudi, Rallala. Mal was vom Rudi, Rallala. Hein besuchte einen Scheich, der war in den Knien schon weich. Geh, so sagt er zu Hein, führ mich mal in den Harem rein. Geh für mich rudern, geh für mich segeln, geh für mich Fische fangen, geh für mich Rudi, Rudi, ralala, geh für mich Rudi, ralala. Bei den Eskimos im Eis, da geriet der Heinenschweiß. Denn im hellsten Sonnenschein, da froren ihm die Glieder ein. Sogar beim Rudern, sogar beim Segeln, sogar beim Fischefangen, sogar beim Rudi, Rudi, ralala, sogar beim Rudi, ralala. Als der Hai nach Hause kam, fing ein neues Leben an. Seine Braut stand vor der Tür und Hai, der sagte stolz zu ihr: Jetzt kann ich rudern, jetzt kann ich segeln, jetzt kann ich Fische fangen, jetzt kann ich Rudi, Rudi, ralala. Jetzt kann ich Rudi, ralala. Popstop, das Musikradio entschuldigt sich für diesen Titel. Aber ich stand in der Hilfe und ich kann nichts dafür. Ich hätte nicht spielen können. Aber das ist Zeitgeschichte. Wie das, was jetzt kommt. Ein junger Mann aus dem Wedding in Berlin mit den Vornamen Drafi Franz Richard, mit Nachnamen Deutscher, machte seine ersten Plattenaufnahmen so Ende des Jahres 1963. Das Stück hieß Teenie, ich schieß dir eine Rose, Rose. Wie der das R immer grollt hat bei den Platten. Genau übrigens wie Manuela, die haben das offensichtlich, haben sie sich das gegenseitig beigebracht. Rose. Der zweite Hit von ihm war die Nummer Shake Hands. Shake Hands. Und das war schon Nummer 1 in der deutschen Hitparade. Und das, damit begann die große Karriere von Drafi, die ja anhielt. Und man muss ja wirklich sagen, ein Stehaufmännchen. Wenn man ihn vorne gerade mit der Steuer wieder kaputt gemacht hat, kam er hinten wieder rein und hatte neue Hits draußen. Und so eine Nummer wie Marmorstein und Eisen bricht, auch wenn es falsches Deutsch ist, denn sie müsste eigentlich brechen, nicht wegen des Titels, sondern wegen der Grammatik, dann ist das auch nicht schlimm. Das Ding wurde Nummer 1 in Deutschland. Es gab sogar eine englische Version, die hieß Marble Breaks and Iron Bands und war Platz 80 in der amerikanischen Single-Hitparade mit einem Künstler namens Drafi. Drafi, Drafi singing Marble Bands and Iron Bands. Nee. Marble Breaks and Iron Bands. Ja, ja, nimm mich so, wie ich bin, hat er noch gesungen. Und im Laufe der Jahre hat er viele, viele, viele Songs gemacht unter Pseudonymen und hat andere produziert und hat für andere geschrieben. Und wie gesagt, viele haben ihn einfach schon immer mal wieder tot geschrieben und haben gesagt, jetzt ist aber wirklich aus mit ihm. Und was soll's, dann kam er wieder. Aber irgendwann wurde er am Herzen operiert im Jahre 2006 und kurz darauf ist er gestorben, am 9. Juni des Jahres 2006. Drafi Deutscher, hier mit einem der Hits des Jahres 1964, und zwar mit Shake Hands. Gern zum Tanz mit mir, ich darf dich auch mal küssen. Doch du hast in Wahrheit einen anderen Mann im Sinn. Drum werd ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Lass mich von dir gehen, bevor ich ganz verloren bin. Shake hands, was shake hands, dein Herz liebt einen anderen. Shake hands, was shake hands, drum gebe ich dich frei. Shake hands, was shake hands, mein Herz muss weiter wandern. Shake hands, gebrochene Herzen. Erst heißt es, ich liebe dich, und dann ist man allein. Mit der Liebe spielt man nicht, sonst gibt es meist den Schmerzen. Und ich glaube, das kann nicht der Sinn der Liebe sein. Shake hands, shake hands, dein Herz liebt einen anderen. Shake hands, shake hands, drum gebe ich dich frei. Shake hands, shake hands, shake hands, mein Herz muss weiter wandern. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands, auf Wiedersehen, goodbye, auf Wiedersehen, goodbye. Das war das Gegenstück zu Das kommt vom Rudern. Shake hands, tschüss, weg, Trafi Deutschland. So, der Rest der Sendung gehört den Franzosen. Und ein großer Hit des Jahres 1964 in Frankreich kam von Alain Barrière. Den kennt man bei uns von diesem großen Hit Tu t'en vas. Aber 1964 hatte er in Frankreich den großen Hit Ma vie. Ma vie, Qu'il est long le chemin. Ja, so stellt man sich ein französisches Lied vor, das beim Grand Prix irgendwo mitmacht. Alain Barrier mit Ma Vie, großer Erfolg für ihn. Groß war auch der Erfolg für Gilbert Bécaud im Jahre 1964. L'Ange, eine Orange, ja. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, l'Orange. Tu as volé, a volé, a volé, l'Orange du marchand. Non. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, l'Orange. Tu as volé, a volé, a volé, l'Orange. Non, tu vous êtes fou, appelé, c'est pas moi, appelé, j'ai appelé, pas volé appelé, l'orange, j'ai trop appelé, peur des voleurs, appelé, j'ai pas pris appelé, l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est. Il y avait comme du sang sur tes doigts, quand l'orange coulait, non, non, non, non. C'est fou, dit. Oui, c'est bien toi qui l'a volé. Y'a quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Appelé, appelé, appelé, appelé, appelé, appelé, l'orange. Mais non, mais non, non, non. Appelé, appelé, appelé, l'orange du marchand. C'est pas moi, appelé, j'ai pas volé, pas la volée, l'orange. J'ai trop peur des valeurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Y'a fait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup. Y'a fait longtemps qu'on te guettait, t'auras la corde au cou. C'est fou, non? Pour toi ce jour, c'est le dernier, non. Tu es qu'un sale voleur. J'ai rien fait, non. D'abord tu n'es qu'à l'étranger et tu portes malheur. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tous les toits, les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, volé, volé, l'orange. Il a volé l'orange. J'ai pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. J'ai dit un chant, non, non, non, j'ai pas volé, pas volé, pas volé. Gilbert Bécaud, ein Künstler kam 1964, den habe ich dann am Ende der 60er Jahre kennengelernt und fand ein wirklich sympathischer Mensch. Salvatore Adamo, geboren in Cosimo auf Sizilien, und er war gerade mal 5 Jahre alt, er zog die Familie nach Belgien. Vater hat in Sizilien oder auf Sizilien keine Arbeit gefunden und ging dann als Bergarbeiter nach Belgien. 1960 gewann der 17-jährige Adamo mit einem selbstgeschriebenen Chanson einen Nachwuchswettbewerb von Radio Luxemburg. 1963 machte er seine ersten Platten, hatte da schon eine Nummer 1 in der belgischen Hitparade, und ab 1966 zumindest war er dann in Frankreich und schließlich auch in Deutschland ein riesengroßer Star. Und ich finde, seinen ersten großen Hit, den hatte, der war so zauberhaft, freue ich mich, dass ich den auch mal wieder spielen kann. Adamo, 64 erfolgreich in Frankreich und natürlich auch hier in Deutschland und sicher auch in Belgien mit Vous permettez, Monsieur. C'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. War auch in Deutsch erfolgreich, gestatten Sie, Monsieur. Van Adamo war auch in der deutschen Hitparade. Und ich glaube, seine sympathische Art hat sich auch auf die Plattenkäufer übertragen. Und die haben gesagt, boah, ja, Platten von ihm, das ist doch was Schönes. So, jetzt also, was war noch in der französischen Hitparade? Die schotteten auch noch so ein bisschen ihren Markt ab, versuchten es, indem sie ganz besonders viele französische Platten gespielt haben im Radio. Aber es nützte nichts. Die Jugendlichen haben gesagt, wir wollen Sachen. Und da kommt zu einer Situation, das sind also mehrere Titel im Jahr 1964 in der französischen Hitparade von den Rolling Stones. Und man fragt sich, wie kommt denn das? War doch überhaupt keine Single oder sowas. Jedenfalls muss das so gelaufen sein, dass es dann in der Hitparade war. Großer Hit für die Rolling Stones, 64 in Frankreich, die Nummer Carol. That's a long ride. You park the car in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat and you can thank a man. Cause every time you make the scene, you find the joint is jammed. We'll be right back. Ja, schon der zweite Titel von Chuck Berry hier in der Sendung. Memphis war ja auch im Original von ihm und das hier eben auch. Carol von den Rolling Stones stammte das Stück hier von dem ersten Album, das die Rolling Stones rausgebracht haben. Da war solch eine Nummer drauf wie Carol und noch schöne andere. Kommt gleich noch ein Titel von den Rolling Stones. Erstmal das hier. Die Hit im Jahre 1964 und weltweit war Petula Clark und Downtown. Und sie hat es in allen Sprachen gesungen, in Deutsch, in Hinterindisch und was weiß ich alles. Und natürlich auch in französischer Sprache. Und vielleicht haben sie diese Version in französischer Sprache, die da heißt Dans le Temps, vielleicht haben sie die noch nie gehört. Denn hier ist die mal. Downtown, also französische Version von Petula Clark. Il n'y a plus dans cette ville la joie qu'il y avait avant. Dans le temps, je suis perdue dans cette ville sans toi, toi qui m'aimais pourtant. Dans le temps, je m'en vais seule au long des routes retrouver le passé d'un amour qui n'existe plus mais qui a commencé dans cette ville. J'ai beau chercher, mais plus rien. J'ai beau chercher dans les rues, mais pourtant c'est en vain, tu sais. Ce quartier où l'on ne vit que la nuit, il y a comme avant. Dans le temps, autant de vie, de lumière et de bruit, on y venait souvent. Dans le temps, au club où l'on allait danser, j'ai traîné mon ennui. Quand le barman m'a vu entrer toute seule, il a compris ma grande peine. Il n'a rien dit. Mais je sais qu'il a compris, il a mis l'air que l'on peut donner, tu sais. Changer, mais pourtant tu vas marcher dans les rues, mais rien n'est comme avant, tu sais. Dans le temps, oder eben Downtown, klingt fast ähnlich. Dans le temps ist so viel wie rechtzeitig oder pünktlich. Ja, sie kam zum richtigen Zeitpunkt, sehr pünktlich, im Jahre 64 mit diesem weltweiten Hit Petula Clark. So, und noch eine schöne Nummer von den Rolling Stones, und auch die war, glaube ich, als Single nur in Frankreich erfolgreich. Oder vielleicht auch noch woanders, aber jedenfalls fand ich es eine schöne Nummer, die dann plötzlich in der Hitparade in Frankreich auftauchte, nämlich die Rolling Stones mit It's All Over Now. Das ist dann eben auch vorbei hier. It's All Over Now, die 60er Jahre, Folge 36, das Jahr 1964. Nächste Woche geht es hier weiter mit dem Jahr 1965. Das war's für heute. Musikzusammenstellung unter Mikrofon Frank Laufenberg. Musik. hurt my eyes open. That's no lie. Tables turning now, her time to cry. Because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but it's all over now. Well, she used to run around with every man in town, spend all my money playing her high-class game. Put me out, it was a pity how I cried. The table's turning now, her turn to cry. Because I